Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die Ausstellung der Baugeräte, Werkzeuge, Ausbaumaterialien und wissenschaftlich-technischen Erfolge des Ministeriums für Volksstreitkräfte. In der Ausstellung sind über 131.620 Stück Baugeräte, Werkzeuge und Ausbaumaterialien von 550 Sorten und mehr als 530 Materialien über wissenschaftlich-technische Erfolge zur Schau gestellt, die die Bautruppen und Produktionseinheiten für Baumaterialien der Volksarmee erfunden und geschaffen haben. Bei der Betrachtung der Exponate meinte Kim Jong-un mit großer Zufriedenheit: Im Vergleich mit der Ausstellung der Baugeräte und Werkzeuge vor 2 Jahren habe es sich viel verändert. In der Blütezeit des Bauwesens sei eine sonderbare Landschaft zu erleben. Im Bauwesen sei eine große Wende herbeigeführt worden. Er fuhr fort: Die ausgestellten Erfindungen entsprechen den Konstitutionen der Koreaner und sind bequem zu bedienen. Es gibt viele Baumaterialien, Baugeräte und Möbel von hoher Qualität. Gemäß dem Vorhaben der Partei soll man sich dafür aktiv einsetzen, die einheimischen vielfältigen und bunten Baumaterialien verschiedener Sorten herzustellen. Die Kraft und Weisheit der Massen sind unerschöpflich. Sie können alles schaffen, wenn sie gewillt sind. Man soll nicht die ausländischen Bauausrüstungen und Materialien importieren, sondern sich darum bemühen, diese auf eigene Art und Weise zu erfinden und herzustellen. Auch die zivilen Bereiche sollen den Angehörigen der Volksarmee in ihrer Kampfstimmung und ihrem Arbeitsstil nacheifern. Kim Jong-un hob hervor, dass diesmalige Ausstellung ein wichtiger Anlass dazu sei, die große Blütezeit des Bauwesens zum weiteren Glanz zu bringen, und stellte die Aufgaben für das Bauwesen. Bei der Besichtigung der Ausstellung wurde er vom Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK, stellvertretendem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, dem Armeegeneral der Landstreitkräfte Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte der TVRK, und dem Generalleutnant der Landstreitkräfte Kim Jong-gwan, Vizeminister für Volksstreitkräfte, begleitet.